Abend geht es weiter mit einem Stück von Falk Richter. Gott ist ein DJ. Ein junges Paar, Anfang 30, steht vor aufgedrehten Mikros in einem Tonstudio, das zugleich Wohnung ist, und dokumentiert die Alltagswirklichkeit seiner Beziehung. Doch unter der Maßgabe totaler Überwachung wird das Leben zur Inszenierung, zur Show, bei der es nur noch um Effekte geht und bei der sich die Grenzen zwischen Realität und Simulation immer mehr verwischen. Die authentische Erfahrung geht so verloren. Zwischen einer Vielzahl von Identitäten surfen die Protagonisten einher. Am Ende steht die Frage, wer sie überhaupt sind. Gott ist ein DJ. Der Soundtrack zu unserem Leben. Hörstück von Falk Richter. Hörst du das? Was? Das? Ich liebe dich. Ich weiß. Wirklich? Hör mal. Alles rauscht. Alles fließt. Nur du und ich. Angenehm am Chillen. Sind wir schon auf Sendung? Immer, Baby, wir sind immer auf Sendung. Ready? Okay. Okay. Wir haben uns kennengelernt auf einem, wie hieß das, Symposium zum Thema Exzess oder so? Orgie und Einsamkeit, seine eigenen Grenzen verlassen, beginnen zu fließen, crashen, so in etwa, ja? Genau, exzessive Subjektivität, das Ende der Definition oder so. Ja, da kam er mit seiner neuen Platte an. Sie mit ihrem neuen Film. Kunstprojekt. Kurzfilm. Das Ende der Fiktionen, die neue, radikale Wirklichkeit. Da musste ich Sie interviewen zu Ihrem neuen Film. Da kamen wir uns näher. Da haben wir uns ineinander verliebt. Erst gab es eine lange Diskussion. Ja. Ich und Politik. Genau. Was ist Deutsch? Was ist Europa? Gibt es eine europäische Kultur? Was macht das Millennium mit uns? Junge Künstler zwischen Radikalität, Vermarktung und Anpassung. Sie war zu der Zeit eigentlich bekannt als Fernsehansagerin. DJ. Hatte eine eigene Sendung. Richtig. Top-Einschaltquoten, Mega-Hype. Naja, 3 Monate lang. Fick dich. Wieso? Stimmt doch. Vielleicht kennt ihr mich noch. Einige von euch? Nein, niemand. Ist gar nicht so lange her. 2 Jahre sind heute eine lange Zeit. Okay, ich schluck's runter. Ja. Ich musste einfach reden. Reden, reden, reden. Was mir so einfiel, einfach so. Und es gab T-Shirts zu gewinnen mit ihrem Gesicht drauf. Oder eine Reise mit mir oder eine Uhr. Ihr Gesicht als Leuchtschrift. Ein Wecker mit meiner Stimme, die dich morgens früh aus dem Schlaf holt. Sich langsam in deine Träume schaltet. Mich gab's auch als Tamagotchi. Wo man sie dann schlagen mit ihr, spielen oder sich schlecht ernähren konnte. Ein Gameboy nur mit mir. Wo man dann immer gegen sie anreden musste. Oder hinter mir herlaufen. Und wenn man sie hatte, durfte man sie küssen. Oder so eine Art Petting mit mir machen. Ja. Das ist lange her. Ja, da habe ich jeden Tag gedreht. Hart gearbeitet. Ich arbeite immer hart. Klar. Mein ganzes Leben ist harte Arbeit. Klar, weiter. Ich war so eine Art Crash-Test-Dummy und stand im Studio rum und musste einfach nur reden. Die haben alles aufgenommen und live im Fernsehen abgespielt. Ungeschnitten. Ich habe geredet, was das Zeug geht. Alles, was mir einfiel. Alles, alles, alles. Nachher hatte ich im Grunde keine Freunde mehr. Meine Familie hat sich von mir getrennt. Kein Mensch wollte sich mehr mit mir unterhalten. Keiner konnte mehr meine Stimme ertragen. Wenn ich einmal in Fahrt war, da war ich überhaupt nicht mehr zu stoppen. Das klang in etwa so. Hallo? Hallo? Ja, so. Und jetzt? Was gibt's jetzt? Ja. Alle mal ran. Alle mal nachdenken. Ja. Ein Video vielleicht? Richtig! 100.000 Mark. So. Supi geil. Toll, toll, toll, toll, toll. Ja. Klasse, ne? Und jetzt fällt mir noch ein, ja, Ich habe nämlich auch einen Hamster. Und ja, der ist Elvis. Ganz toll tanzen. Ich habe auch zwei Fische. Modern Talking. Wow. Die sind auch noch ganz jung und sportlich. Und morgens, wenn die aufwachen, dann rufe ich immer Workout Time, Jungs. Workout Time, Jungs. Und dann rühre ich immer so ein Aquarium. Und dann müssen die immer ganz schnell schwimmen. Ja. Und wenn ihr jetzt ganz lieb seid, dann dürft ihr mir vielleicht auch mal einen Fax schicken. Und das lese ich dann hier vor, ja? Und dann werdet ihr vielleicht total berühmt, weil ich dann jeder kennt und weiß. Ja, ja cool, cool, das ist doch die meine coolen Faxe ins Studio schickt. Woo! Oder so. Ja. Hallo. Hallo. Nicht den Mut verlieren, Mutti kommt gleich. Ja, und dann kommt könnt gleich. Ihr was gewinnen. Eine Reise vielleicht. Oder eine Teekanne. Oder eine halbe Minute Sendezeit. Dann dürft ihr hier auch mal abhängen. Also zumindest für eine Minute, besser gesagt für 12 Sekunden. Zwischen zwei Werbeblöcken. Und dann in 12 Sekunden all das sagen und machen, was ihr immer schon mal sagen und machen wolltet. Ja, cool! So. Ach, übrigens. Gott ist auch tot. Ist eigentlich auch schade irgendwie. Aber Faceless haben wir wieder entdeckt. Gestern im Club. Heute Nacht ist er ein DJ. Dann kam sein Auftritt. Ich musste das Video reinlegen. Gott ist ein DJ. Ich war da einmal aushilfsweise im Studio, weil ein Computer kaputt gegangen war und die einen Techniker brauchten, der das eben mal per Hand einfährt. War ein Job von der Zeitarbeitsfirma. Plötzlich ein menschliches Wesen im Studio. Ich dachte, was sind das für eine? Er sagte nichts. Stand einfach nur da und schwieg hinter seiner Glasscheibe. Hantierte mit den Videokassetten und CDs rum und schwieg, das machte mich nervös. Ich hatte da schon 3 Monate den Job gemacht, also 3 Monate, jeden Tag 5 Stunden reden, was einem einfällt. Sich leer reden, morgens und nachts auftanken, Fernsehen, Zeitung, schnell mal ein paar Freunde anrufen und hören, was abgeht hier und da, was so gesprochen wird, was verhandelt wird, was los ist, wer mit wem, wer jetzt was trägt und... Plötzlich starrt mich dieser Typ an. Ich? So ein Techniker, so ein kleiner, süßer Junge. Plötzlich riss der Faden. Ich konnte nichts mehr sagen. Horror. Ich fand's wunderschön. Ich fand's schrecklich. Ihre letzte Sendung. Es dauerte ewig. Sie schalteten einfach die Kamera nicht an. Sie wollten uns beobachten. Dich. Ich war ja Gott sei Dank nicht zu sehen. Eine Stimme. Ich höre selbst alles an einem Kurs in mir. Bevor ich es sage... Während ich es sage und als Echo eine zehnte Sekunde, nachdem ich es gesagt habe. Und dabei sehe ich überall immer zu nur mich. All diese kleinen Splitter. Und wild umher und finden sich plötzlich für Sekunden so etwas zusammen, das sichtbar wird und wieder verschwindet. Und wieder verschwindet ich. Ich schaue mir das an. Ich schaue mir das an. Ich höre mich sprechen. Ich höre mich sprechen. Ich schaue mir selbst dabei zu. Ich schaue mir selbst dabei zu. Ich bin meine eigene Testperson. Die. Und ich. Und ich. Ich rase immer wieder auf diese Mauer zu. Aber mir passiert nichts. Ich spüre keine Verletzungen. Es gibt kein Blut mehr. Mir passiert nichts. Ich spüre keine Verletzung. Es gibt kein Blut mehr. Alle meine Bewegungen werden abgefedert. Das war um etwa 5 Uhr morgens. Ich war bereits 14 Stunden im Studio. Da gab es Fett Cola, aber mein Gehirn, oh Gott. So war dann irgendwie allmählich die Bewegung in meinem Kopf. Hört ihr das? Krank. Alles überlagert sich. Wabert ganz langsam, Verschiebungen, beinahe bewegungslos, schwebend, fließend, weder oben noch unten, weder rechts noch links, man bewegt sich, ohne in irgendeine Richtung zu gehen. Man bewegt sich mehr so farnkrautmäßig. Pflanze. Lauscht dem Wind, erschöpft. Geht in jede Richtung mit, egal welche. Ein Crash-Test-Dummy irrt im Studio umher. Ganz langsamer Aufschlag. Knallt in Zeitlupe gegen alle Kameras, gegen die Glasscheibe des Studios. Ja, irgendwie ja. Man wird 3 Monate vor die Kamera gesperrt und redet und redet und redet. Dann fühlt man, wie einen die eigene Energie allmählich verlässt, wie man selbst aus sich selbst herausfließt, leise hört sich mitsprechen und denkt, habe ich das jetzt eigentlich erlebt oder gehört oder gedacht oder gefühlt oder gesehen oder geträumt? Ja, also... Dann kam diese Pressekonferenz. In einem Hotelzimmer lag sie nackt auf dem Boden, hatte sich mit Tape so die Handgelenke zusammengeklebt und lag da am Boden. Ja. Und hatte 1 Stunde lang kein Wort gesagt. Nö. Dann war die Pressekonferenz vorbei. Ja, das war dann sozusagen der Übergang in mein neues Leben. Und das klang in etwa so. Übrigens, wir wohnen hier. Kochen, küssen uns, reden, schlafen, hören Musik. Machen manchmal Sex ab und zu. Und das kann man alles mithören. Genau, das ist unser neues Projekt. Hörfunkprojekt, überregional. Deutschlandweit. Weltweit, Mann, weltweit. Projekttitel? Moderne Lebensform oder so. Radikale Subjekte oder so. Am Ende der Dekonstruktion oder so. Nee, nach dem Ende, glaube ich. Nach dem Ende der Dekonstruktion, glaube ich. Egal. Am besten finden die das immer, wenn wir gar nichts machen, wenn wir nur so rumliegen. Wenn wir chillen und ein bisschen reden. Oder beim Kochen, wenn wir uns beim Kochen unterhalten. Wollen wir was kochen? Na, die hören uns die ganze Zeit ab und manchmal schalten die uns einfach rein ins laufende Programm und dann gibt's 200 Mark pro halbe Stunde. Erstmal einfach so. Und pro Wiederholung oder wenn ein anderer Sender uns auch ins Programm nimmt, gibt's für jeden nochmal 100. Da kommt ganz schön was zusammen. Wird alles angelegt in Platten und neue Maschinen. Für unser großes, fettes Riesenprojekt. Der Masterplan. Die ganze Welt als Sound. Von uns abgemischt. Gesampelt. Ausgewählt, isoliert, neu zusammengesetzt. Alle bereits dagewesenen Klänge werden gehört, ausgewertet, zerlegt in ihre Einzelteile. Das Brauchbare wird in den Computer eingegeben. Und neu zusammengesetzt. Vermischt mit unserem eigenen Material. Über meinen Monitor laufen die Sinuskurven aller Musiktitel, die es jemals gegeben hat. Wunderschöne Landschaften. Ich schneide alles Unnötige heraus, behalte nur das Beste. Das sind die Moleküle, die kleinsten Teilchen, die neuen Soundpartikel, aus denen unsere neue Weltordnung entsteht. Ein neues Universum. Ein neuer Sound. Sound-Universum. Der Soundtrack zu unserem Leben. Der Soundtrack zu einem neuen Universum. Aufbruch in eine neue Welt. Neue Klänge. Ein neuer Space. Eine neue Gesellschaftsordnung, die auf Klang aufgebaut ist. Die Körper in Bewegung versetzt. Und die Gedanken angenehm zum Fließen bringt. Wo warst du? Weiß nicht. Hab was gesucht. Hast was gesucht, aha. Hab was gesucht. So, und? Hast du es gefunden? Weiß nicht. Weißt du nicht. Und was hast du 3 Nächte lang gesucht? Weiß nicht mehr. Kann ich nicht sagen. Und was hast du 3 Nächte lang gesucht und 3 Tage? Weiß nicht, tut mir leid. Ein Akku für dein Telefon vielleicht? Ist das nass geworden oder so? Konntest du nicht anrufen? Hatte deine Nummer nicht. Ach, hattest meine Nummer nicht dabei. Hatte gar nichts dabei. Hattest gar nichts dabei. War ganz allein. Und meine Nummer fiel dir auch nicht ein oder so? Ich war ganz woanders. Du bist auch gar nicht auf die Idee gekommen, meine Nummer irgendwie herauszubekommen. Ging nicht. Irgendjemand anzurufen, um mal nach meiner Nummer zu fragen, weil wir ja zusammenleben, glaube ich. Ja, kommt mir so vor. Kam mir, glaube ich, mal irgendwie so vor. Denke ich, ja, kann das sein? Du und ich? Ja, kann das sein? Weiß ich nicht mehr genau, aber vielleicht kann das ja sein, oder? Ging alles nicht. Ach, ging nicht? Ich war weg. Richtig weit weg. Weit, weit weg. Nur und da gab es kein Telefon. Nein. Gab's nicht. Nein. Nein. Nein. Nein. Nein. Und was gab's da, wo du warst? Weiß nicht. Da war alles anders. Ach, da war alles anders. War das im Weltall? Gab's da Außerirdische, die ganz seltsame Platten aufgelegt haben? Rare Tracks? Nein. Hm. Was? Freust du dich? Worauf? Worauf? Ja, worauf? Auf das Kind. Weiß nicht. Ach so. Weiß nicht. Okay, wir... Wir haben ja noch Zeit. Wie lange? 2 Wochen, glaube ich. Dann müssen wir uns entscheiden. Okay. Ja, so halt. Fahren die voll drauf ab. Schneiden die ins Programm, gibt ein Puffi für jeden. Oh, ich habe jetzt echt Hunger. Ja. Küss mich. Was? Komm, küss mich mal. Lass mich. Lass, komm, Leidenschaft. Ja. Ich will Platten hören. Nein. Hey. Ich will ein Kind von dir. Ja, ja. Ich meine das wirklich ehrlich. Ja, ja, ganz ehrlich. Das ist ein schönes Wort. Was heißt denn das gleich nochmal? Er hat mich übrigens einfach da stehen lassen. Was? Du bist einfach abgehauen. Wann, Baby? Wann bin ich einfach abgehauen und hab dich stehen lassen? Im Studio hast du mich einfach stehen lassen, als die Kameras abgestellt wurden. Mann, ich war müde. Außerdem war meine Schicht schon über 4 Stunden überzogen. Ich musste ganz allein nach Hause gehen und irgendwie ahnte ich, oh Gott, das war's jetzt. Meine Karriere war irgendwie ernsthaft gefährdet, vorbei. Und dann habe ich ihn über 1 Jahr nicht mehr wiedergesehen. Er war einfach verschwunden, er war weg. Er war einfach weg. Da musste ich natürlich aus Verzweiflung erst mal einen Film drehen. Und jetzt bin ich Gott sei Dank wieder berühmt. Hab auch wieder meine eigene Seite in der Vogue und so. Und naja, aber diesmal stehe ich über den Dingen. Ich bin erwachsener geworden. Vogue ist okay. Newsweek auch. Der Stern, naja, auch. Aber ich bin cooler geworden. Sag auch mal was ab und so. Okay, Baby. Ready. Okay, Performance jetzt. Clubkultur, Kunst, das Leben als Text. Los! Ja, es war Winter. Ganz kalt. Drinnen und draußen und bewegungslos. Und als hätte jemand meine Seele herausgerissen und... Und nun schaue ich mir selbst zu. Angst! Oder, dass der Aufprall... Plötzlich zeigt jemand auf mich und lacht. Totales Wrack! Ich laufe los und frage ängstlich. Sag mal, wie sehe ich denn aus? Scheiße? Ja, jemand liegt verkehrt rum auf dem Boden und sagt, man sieht, dass es dir nicht gut geht, aber macht ja nichts, ist gleich wieder weg. So eine Fröhlichkeit schlägt gegen die Angst oder vermischen sich Verzweiflung und totale Lust, wieder irgendwo aufzuschlagen. Weiß nicht, dass ich mich bewegen musste. Tanzen, ununterbrochen, verzweifelt schnell getanzt und... Und? Und wenn ich zur Ruhe fiel, rauschte es so in meinem Kopf. In allen Farben, wie ein Aufprall, Aufschlag, wie heißt das? Die Worte lösen sich auf, wie angenehm. Sowieso alles sehr, sehr angenehm. Ganz langsam aufschlagen. Sich langsam tastend wieder zusammenzusetzen. Sich langsam tastend wieder aufzubauen. Als irgendwer. Durch es. einige Zeit auf Eis. Hey, stell doch mal die Musik lauter. Ja. Gemeinsames Projekt. Dieser Track haben wir zusammen gemacht. Seitdem sind wir unzertrennlich. Wir sind eins. Ja, eins. Absolut. Ich weiß. Klar, für immer. Immer eins. Ja. Wir waren Tag und Nacht im Studio. Im Winter. Ja, es war Winter. Wir waren die ganze Zeit zusammen im Studio und rauschten so durch uns durch. Das war wunderschön. Verdammt geil war das. Wir haben keine Sekunde geschlafen. 5 Tage lang. Ich schrieb mit, was sie sagte. All diese Bilder. Wirklich? Ich weiß. Angenehm. Wenn mein Kopf explodiert. Achtung. Ich muss mal kurz abtauchen. Neue Bilder abwischen. Hirnrinde. Angenehm. Ich weiß. Woo! Das ist Kunst, Mann! Scheiße, Alter, das ist Kunst! Quatsch, Alter, ey, das ist Leben! Oh Mann, scheiße, Alter, sag mir den Unterschied und ich gebe dir den großen Preis. Okay, Schluss jetzt. Es geht darum, denke ich, gegen den Zugriff der Medien immun zu werden, unfassbar, ungreifbar. Sich zu bewegen, wirklich zu surfen, und zwar wirklich echt zwischen unterschiedlichen, selbstkonzipierten Identitäten zu surfen, in unregelmäßigen Abständen unterschiedliche Formen anzunehmen, schnell sein, perfekt sein, intelligent sein, wie ein Molekül unterschiedliche Verbindungen eingehen zu können, wie ein Virus, resistent gegen jeglichen Zugriff zu werden, trotzdem jederzeit unerkannt in jedes System eindringen zu können. Praktisch gesehen, Widersprüchlichkeit produzieren und dabei unterhaltsam bleiben. Sexy! So, das war mein Beitrag und jetzt kochen! Wasser kocht schon! Ja, zunächst suchen wir die... Na? Küchenschere, die uns die Mutti von unserem Mitbewohner zur Einweihung mitgebracht hat. Und schneiden erst einmal diese Aluminiumtüte an der dafür vorgesehenen Perforation auf, während wir die Fernbedienung für unsere Stereoanlage zwischen den Abwaschresten der letzten 2 Wochen wiederfinden und erst einmal ein paar unterhaltsame Klänge auf die Tonspur mischen. Ja, man muss aufpassen, dass die Musik beim Kochen nicht zu viele negative Vibrations enthält. Das könnte sich dann auf das Ergebnis der Kochaktion auswirken. Allerdings sollte die Musik auch nicht zu leicht gestaltet sein. Da wir dann wiederum nicht die richtige Tiefe im Geschmack erreichen. Kochen ist im Grunde wie Sex. Selbst wenn man sich richtig viel Mühe gibt, klappt es nicht immer. Deshalb sollte man sehr, sehr nachsichtig miteinander umgehen. Dem Partner keine Vorwürfe machen. Ja, gerade Männer können da manchmal sehr sensibel sein. Kochen ist gut für jede partnerschaftliche Beziehung. Man kann auch einfach mal gemeinsam ein bisschen Spaß miteinander haben. Einen Witz machen. Oder ganz beiläufig auch ernstere Themen verhandeln. Über die Beziehung reden. Mal Probleme ansprechen. Kochen lockert. Ja, wie gesagt, wir warten jetzt einfach. Ich liebe dich. Sch, sch, sch, sch. Doch. Ich liebe dich. Komm mal her. Was denn? Ja, komm mal eben her. Komm mal her. Ich liebe dich. Küss mich. Du sagst Bescheid, wenn ich jemanden für dich erledigen soll, hm? Wenn ich jemanden umhauen soll, platt machen oder so, abknallen, zusammenschlagen. Ja, Baby. Meine Mutter hat mir einen Brief geschrieben. Sie haben jetzt die Dosis erhöht. Ja, ja. Ja, weil sie sonst gar nicht mehr aufhören wird zu reden. Sie redet ununterbrochene, unzusammenhängende Sätze. Alles Therapievokabular. Meine Mutter war Seelsorgerin für manisch-depressive Supervisoren von psychotherapeutischen Gemeinschaftspraxen in der Nähe von Bonn. Dann hatte sie einen Skiunfall. Ist mit dem Kopf gegen den Lift geknallt, seitdem redet ihr Gehirn ohne sie weiter. Ich denke, deine Mutter war Gruppentherapeutin für an Alzheimer erkrankte Waldorfpädagogen in der Rudolf-Steiner-Klinik in Worpswede. Meine Mutter ist jetzt selbst schwer an Alzheimer erkrankt. Die gibt nur noch Laute von sich. Beep, beep, beep. Meine ältere Schwester stirbt gerade an AIDS. Die ist völlig übersät mit Geschwüren. Und mein Bruder hat sich gerade gestern das Leben genommen. Der war erst 13. Das ist alles sehr schwer für mich. Mein Vater hat Krebs, Endstadium, kann nicht mehr allein auf die Toilette. Überall Schläuche, muss im Rollstuhl sitzen. Meine andere Schwester musste schon von frühester Kindheit an im Rollstuhl sitzen. Die ist ohne Arme und ohne Beine zur Welt gekommen. Und ohne Augen. Ja, und ohne Nase. Und ohne Mund auch? Ja, und ohne Ohren. Ja, scheint mir, die ist vielleicht gar nicht zur Welt gekommen. So, Show is over. Deine Mutter ist überhaupt nicht krank, dein Vater ist kerngesund, du hast überhaupt keine Geschwister und du legst jetzt eine Platte auf. Hey, ich bin Einzelkind, das reicht doch. Du legst jetzt eine Platte auf. Aber ich... Los, Platte auflegen, Musik jetzt, GEMA-Gebühren kassieren. Kritik. Was? Kritik, auch so ein Wort. Kritik, ja. Kritik, Rebellion, Provokation, Widerstand. Mhm. Revolution. Das ist doch so ein neues Kopiergerät, oder? Ja. Junge Wilde. Ja, ja, radikal. Radikal, jung, wild, CDU. Veränderung. Neue Perspektiven. Wenn ich meine eigenen Platten auflege, ist plötzlich alles wieder da. Welt, Geschichte, meine eigenen Emotionen und Gedanken damals. Mein ganzes Leben. Die Welt als Klang. Mein Leben als Sound. Essen, Schatz! Schatz, essen! Ah, cool, aber emotional. Essen, jetzt, Baby! Seid froh, dass ihr das nicht sehen könnt. Das ist ziemlich innovatives Essen. Am Ende der ästhetischen Fassbarkeiten. Postfassbar. Jenseits der Definitionen. Mm. Wirk. Mm. Wie wir uns kennengelernt haben. Das Ende der Grenzen oder so. Das erste Mal miteinander geredet haben. Und dann längst nach der Revolte oder so. Du hattest da gerade eine neue Platte zu diesem Festival mitgebracht. Drogen und Realität. Und du solltest mich interviewen. Pornografie und echtes Gefühl. Die Idee bei dem Festival war, dass die Künstler sich gegenseitig interviewen. Alles Preisträger. Na, alles Jungstars auf ihrem Gebiet. Also schon mal ein Porträt in der Zeitung gehabt. In der Allegra, im Stern, in der Vogue. Je abwegiger, desto besser. Und es gab sogar eine Art Wettkampf. Mhm. Am coolsten war es irgendwie, wenn man es in die Brigitte geschafft hatte. Der Spiegel gab natürlich Respekt. Ja, war allerdings abhängig von dem jeweiligen Redakteur. Aha. Wenn das einer von denen war, die jede Woche einen neuen Megastar aus der Gosse zogen, gab es eigentlich eher ein müdes Lächeln. Null Respekt. Ja, die Zeit gab am meisten Respekt. Mhm. Und ich glaube, Fit for Fun gab am meisten Strangeness-Punkte. Ja, und schöner Wohnen. Ja. Wer ein Interview und schöner Wohnen hatte... Das wurde gefeiert. Ja, der galt als Superspace. Okay, ready? Okay. Sag mal, was? Was soll denn das eigentlich mit der Nachttankstelle? Was? Na, in deinem neuen Film. Da sehen wir doch noch vor den ersten Credits 10 Minuten lang diesen, naja, jungen Mann mit einer Kappe und einem, wie ich sagen muss, ziemlich interessant weggetretenen Gesicht, dass er immer wieder gegen die Scheibe einer Nachttankstelle knallt und dabei immer wieder den Nachttankwart fragt. Hä? Was? Ja, das fand ich irgendwie ziemlich ergreifend, aber auch irgendwie ziemlich penetrant, weil du minutenlang zeigst, wie er fällt und sich immer wieder versucht, an einer Säule hochzuziehen und dann wieder herunterrutscht. Und wir sehen also begleitet von einer Art undeutlich schwebender Musik seine Versuche, sich hochzuziehen und dann immer wieder mit dem Kopf gegen die Fensterscheibe zu schlagen. Ja, der sehnt sich nach einem anderen Körper. Ja. Der rutscht doch dann immer die Säule neben der Kasse hoch und runter, während hinter ihm dieser Frauenkörper mit dem Inventar des Nachtshops verschmilzt. Ja? Ja, und sagt dabei immer wieder... Bitte küss mich. Gut, fass mich an. Aber zieht sich langsam wieder hoch. Egal was. Das Blut fließt aus seinem Kopf. Egal was. In grauenhaftesten Verwüstung. Bitte fass mich an. Ja, das haben wir in Jugoslawien gefilmt. Und flüstert dann immer. Ich brauche heute Nacht noch einen Großaufnahme. Sehr, sehr langsam. Ich glaube, die Einstellung dauert noch einmal fast 5 Minuten, sodass sich die Zeit sozusagen wirklich auflöst. Einen Unfallpartner. Ja, und du selbst spielst diesen jungen Mann. Ja. Ja, dann gibt's da noch eine Rückblende. Ja. Ein Fernseher explodiert. Davor sitzt auf einer Art lederner Couchgarnitur ein älterer Mann. Sein Gesicht wird von den Scherben weggerissen und vermischt sich mit der Bildröhre. Eine junge Frau tritt von hinten ins Bild, schlägt mit einem Baseballschläger auf die Reste des vor ihr zuckenden Mannes, der offensichtlich ihr Vater ist, beziehungsweise die Ehefrau des Mannes liegt im Sofa, schreit im Schock, als sie erkennt, dass es sich bei der jungen Frau, also dir, um ihre Tochter handelt. Sie versucht zu fliehen, beginnt panisch wegzukrabbeln, wird aber von der jungen Frau, also dir, zurückgehalten. Ihr Schrei wird erstickt durch den Aufschlag des Baseballschlägers. Ihr Gehirn verteilt sich auf der Couchgarnitur. Die junge Frau, also du, beugt sich über die ältere Frau und, wie soll man das beschreiben, beginnt eine Art Geschlechtsakt mit der ausblutenden Leiche. Nein, die ist noch am Leben. Küsst sie, während sie in sie eindringt, also, die Tochter in die Mutter. Und schlägt den Kopf der Mutter so lange gegen den Boden, bis die Mutter sich nicht mehr bewegt und alles über sich ergehen lässt. Während du dabei so leise singst, Goodbye to a perfect world. See you in a perfect world. Ja? Ja. Die Mutter wird ja dann auch von deiner echten Mutter gespielt, auf deren leeren Blick ja dann auch am Ende des Films noch einmal für eine Weile zurückgeschnitten wird. Ja, das war halt mal ein Versuch, mit meinen Eltern zusammenzuarbeiten. Ja? Ja. Was ist denn das für ein Gefühl? Seinen Eltern im Film erst mit einem Baseballschläger das Gehirn herauszuschlagen und sie dann zu vergewaltigen. Naja, den Vater vergewaltigt sie ja nicht, ne? Nur die Mutter. Ja. Na, das ist ein sehr besonderes Gefühl. Aha. Für beide Teile. Ja. Das bringt eine neue Qualität in die Beziehung. Ja. Noch was? Küss mich. Ja. Schlaf mit mir. Ja. Worauf stehst du? Alles. Alles? Absolut alles. Der Film war natürlich ein Riesenerfolg. Lief auf allen Festivals. Festivalerfolg? Sie hatten Regiepreis gewonnen. Des Landes Nordrhein-Westfalen. Ja, die haben noch Geld da. Alle haben irgendwie einen Regiepreis gewonnen auf dem Festival. Das war schon wieder uncool. Irgendwie gab es eine Pressekonferenz und da saßen nur Leute, die einen Regiepreis gewonnen hatten. In den unterschiedlichsten Kategorien. Alle unter 30. Meine waren Frauenkategorien. Na, ist doch so. War noch ein Frauenpreis. Ja, na und? Ich hatte übrigens in der Kategorie männliche deutsche DJs unter 28 gewonnen. Und dann gab's Geld. Und dann sollte ich von dem Geld rumfahren, mir ein Auto kaufen und rumfahren und darüber schreiben. Oh, einen Schreibauftrag gewonnen. Über Landschaften und Musik. Da bin ich monatelang durchs Death Valley gefahren und hab in so ein Minidisc-Gerät reingesprochen. Tierisch viel Zeugs gesampelt, Wüstenklänge, nachts. Mein Klangtagebuch. Da kann man übrigens alles kaufen. Ja, sag mal, hast du mal die Telefonnummer, wo man anrufen kann? Jo. Jo, warte mal. Die muss ja hier irgendwo... sein. Okay, also es gibt auch Tapes mit unseren Lieblingstracks. Oder unsere endabgefahrenen Gott ist ein DJ-Sticker im Internet auch unter www.gotttrademark.com. Oder CDs oder auch T-Shirts. Warte mal, du Scheiße. Sag mal, kannst du mal vielleicht aufhören, meine Sachen immer so durcheinander zu bringen? Du, da finde ich echt. Das kann ja. Scheiße! Okay. Okay, die Nummer wird irgendwie später angesagt. Platten auch, Minidiscs mit unseren Stimmen drauf. Sounds, wie wir morgens aufwachen, was wir als erstes sagen, unseren ersten Song morgens. Ja, und das haben wir dann mal als Compilation für euch zusammengestellt. Hm, kann man kaufen. Gibt's nicht in normalen Läden, nur über unsere... tolle und echt heiße Hotline, wo also die Mädels Tag und Nacht für euch, naja, egal. Mensch, wo ist denn dieser verfickte Zettel? Ich hab den doch hier irgendwo hingelegt. Hast du wieder meine Sachen versucht zu ordnen? Ja, das wäre echt cool, wenn ihr das kauft. Ja, können wir uns wieder mal ein paar neue Platten kaufen. Ich könnte auch mal wieder was Neues zum Anziehen gebrauchen. Den Kram hier hatte ich nämlich gestern schon an. Du kriegst alles, was du willst. Alles. Alles. Baby. Okay. Küss mich. Kleiner Witz. Ja, so weit gehen wir nicht. Nee, noch nicht, nicht live, ne? Nein, irgendwann ja. Ja, wenn wir 60 sind. Ja, genau, wenn wir 60 sind, ficken wir dreimal pro Woche brutal ab vor Publikum. Mit allem drum und dran. Fesseln. Blut. Sperma. Dildos. Erst einkaufen. Dann ficken. Ich habe ein Lied für dich geschrieben. Lied? Ja, ein Lied, Gedicht, wie auch immer. Aha, ist schön. Ja, ist ein Abschiedsgedicht. Aha. Ja, aha. Na, nur für den Fall, das nicht echt, nur falls. Neulich dachte ich, wenn es einmal passiert, dann würde ich das Lied singen. Aha. Ja, es gibt auch schon eine Musik und erste Testaufnahmen von einem Background-Chor. Ah. Ja, wenn du mich mal verlässt, dann release ich diesen Song gemeinsam mit meinem unglaublichen Background-Chor. Und wer ist dieser unglaubliche Background-Chor, wenn ich fragen darf? Ganz viele Männer, die weinen. Männer aller Altersstufen. Männer, die von ihren Frauen verlassen wurden oder ihre Jobs verloren haben oder bei einem Börsencrash all ihr Geld losgeworden sind. Solche Männer. Harte Männer, die weinen. Schwänze mit Gefühl? Ja, ganz genau. Wieso schreibst du mir ein Abschiedslied? Oh, weiß ich nicht. Nur so, nur für den Fall, das. Und dann kann ich sofort reagieren, dann habe ich den Schmerz schon hinter mir, verstehst du? Verstehe. Dann habe ich wenigstens eine Nummer 1 Single in den Charts und alle berühmten Männer dieser Erde werden gemeinsam mit mir weinen, wenn du mich verlässt. Aber ich verlass dich doch gar nicht. Tu es nicht. Was denn? Mich verlassen, bitte, tu es nicht, aber ich okay? Verlass dich doch gar bitte, nicht. Bitte, du darfst mich nicht verlassen. Aber mach ich doch hörst nicht. Hörst du? Ja. Hast du einen anderen? Oh nein. Verlass mich nicht. Natürlich nicht. Ich schlag ihn zu Brei, verstehst du? Ich hau ihn um, ich mach ihn platt, ich leih mir ein Auto und fahr ihn tot. Ich film das ab und schick dir das Video. Ich jag ihn durch die Straßen mit einem Motorrad. Ich leih mir ein Motorrad und hetz den Kerl durch die ganze Stadt. Bis er zusammenbricht, bis er winselt und fleht. Ich fahr so oft über ihn rüber, bis er keinen Ton mehr von sich geben kann. Und dann schneide ich ihm den Kopf ab und hänge ihn dir an die Tür. Dann wirst du sehen, wie sehr ich dich liebe. Kapierst du? Ich packe das Haus ab, in dem er wohnt. Ich vergewaltige seine Schwester und steche seiner Mutter die Augen aus. Seinem Vater schneide ich den Schwanz ab und fütter ihn damit. Seine Goldfische brate ich in der Pfanne und fress sie auf. Ja, ja, ja, ist gut. Kapierst du? Ja, bleib locker, okay? Es gibt keinen anderen. Ja? Ich krieg's raus. Ja, ja, ja. Ja, ich krieg's sofort raus und dann ist er tot. Er wird einen langsam qualvollen Tod erleiden und du wirst ihm dabei zusehen. So, das war's. Was? Das war mein Abschiedsgedicht für dich. Ach so. Ja, er ist noch nicht perfekt. Ich werde noch ein bisschen dran arbeiten, aber dann weißt du schon mal, was auf dich zukommt. Oh, du bist so süß. So romantisch. Danke. Ich habe heute ein neues Gutachten gekriegt. Oh, nicht schon wieder. Doch. Er kriegt dauernd Gutachten. Vom Psychologen. Geht bei denen zur Analyse. Soll ich dir mal was vorlesen? Ein Raum voll mit Gutachten, Wände mit psychologischen Gutachten ausgehängt. Er auf einem Sofa daneben spielt Tekken 2 mit einem Haufen Pennern. Boom, boom, boom, das sind keine boom, Penner, das boom, sind boom. Arbeitslose. Das war ein vielbeachtetes Projekt, das war Kunst und soziales Engagement. Das gab Credits, Mann, Baby. Kleines Engel, dein Freund ist ein kleines bisschen krank im Kopf. Dem muss geholfen werden, hm? Zu viel TV, zu viel kranke Beats. Fett, fettes Hirn. Außerdem habe ich bei Tekken 2 immer gewonnen. Ich war Angel. Angel gewinnt immer. Das gab Respekt bei den Asozialen. Angel macht alle platt, aber elegant und mit Gefühl. Diese Psychologen glauben, er meint das ernst. Ist bei 27 unterschiedlichen Therapeuten gleichzeitig. Das Projekt läuft noch. Oh, mein kranker Engel. Was stand denn diesmal drin? Ich bin eine labile, gespaltene Persönlichkeit und neige vorübergehend zu Wahnsinn. Also ich bilde mir Probleme ein, die gar nicht bestehen. Und die lähmen mich dann so, dass meine Gedanken nur um diese Erinnerung kreisen. Falsche Erinnerungen. Die immer komplexer und bedrohlicher werden, obwohl die Sachen real niemals stattgefunden haben. Falsche Erinnerungen? So auch der Titel von seinem neuen Buch, was demnächst erscheint. Ich liebe dich. Ich weiß. Verlass mich nicht. Willst du das Kind? Ich liebe dich. Willst du das Kind? Verlass mich nicht. Willst du das Kind? Unser Kind. Willst du das? Verlass mich nicht, bitte, sonst muss ich dich umbringen und das will ich nicht. Willst du das Kind? Ich liebe dich. Dann sag doch mal was. Willst du das Kind oder nicht? Soll ich das wegmachen? Verlass mich nicht. Jetzt sag doch mal was. Ich liebe dich. Ich weiß. Verlass mich nicht. Mein Gott, das nervt vielleicht. Lass uns das Kind doch einfach irgendwie mit in unsere Show integrieren. Also, alles aufnehmen. Seine ersten Laute, wie es langsam anfängt zu sprechen, alles mitschneiden, was es sagt. Wir haben ja noch ein paar Tage Zeit. Ja. Geld genug haben wir doch eigentlich. Naja. Was kostet denn so ein Kind? Weiß ich nicht. Nicht? Doch, ist teuer. Hast du mein letztes Interview gelesen? Du wurdest doch gar nicht vergewaltigt von deinem Vater. Steht aber in meinem Gutachten. Halt die Klappe. Steht aber da, schwarz auf weiß. Ist wissenschaftlich erwiesen. Psst, ich kenn doch deinen Vater. Ach ja? Ja. Mein Vater wollte immer abends, dass ich mich nackt auf ihn draufsetze. Hör auf mit dem Schwachsinn. Komm, lies mir mal lieber ein Gedicht vor. Also, ich und meine beiden Brüder. Okay, here we go again. Ich leg mich schon mal schlafen. Wir mussten immer Pipi-Mann machen bei meinem Vater. Wir mussten uns immer auf ihn draufsetzen und Pipi-Mann machen. Komm, jetzt wird's unappetitlich. Wir durften nie auf Toilette gehen im Kindergarten. Wir mussten das immer bis abends aufbewahren und ich war auch immer ganz hibbelig deshalb im Kindergarten. Weil ich also Schwierigkeiten hatte, das immer alles zurückzuhalten. Und dann später kam AA-Mann machen. Erst Pipi-Mann, dann AA-Mann. Ja, das hat meine Mutter auch immer gesagt, wenn ich das erzählen wollte. Hör auf mit dem Quatsch! Ja, genau, das hat die auch immer gesagt. Ey. Das war so schrecklich für mich, weil ich niemanden hatte, dem ich mich anvertrauen konnte. Das war sowieso schon so schwierig, mich das zu trauen, weil ich natürlich Angst hatte. Der Papi hat gesagt, wenn ich jemanden vom AA-Mann erzähle, schneidet er mir meinen Wasserhahn ab. Halt die Klappe, Mann! Das ist ja furchtbar. Was meinst du, wie furchtbar das für mich war? Ich war da erst 4. Und mein Vater hat das alles mit der Videokamera festgehalten. Und dann kam das alles in den Vertrieb. Was meinst du, warum mein Vater 2 große Autos fährt? Alles wegen Video. Wann hast du deinen ersten Pornofilm gesehen, ne? So, okay. Show is over. Ja. Danke. Ich mit 6. Show is over. Und da habe ich selbst mitgespielt. Das war echt nicht so einfach. Ja. Dass ich jetzt hier sitzen kann und darüber so einfach reden kann, das hat natürlich auch mit jahrelanger Arbeit an mir selbst zu tun. Ich habe daran gearbeitet. So, können wir vielleicht mal was Echtes sehen? Ja, unser Kind vielleicht, ja? Ne? Abtreiben lassen, drin lassen, ja? Nein? Wow, echt. Du bist genau wie alle anderen. Keiner will mir zuhören. Nie darf ich meine Geschichte erzählen. Halt die Fresse, Mann! Du redest nur noch Scheiße! Na, hab ja auch genug Scheiße geschluckt. Ich rede hier nicht in Metaphern. Hallo, bist du das? Das war vielleicht eklig. Und das wurde dann alles auf Video festgehalten. Und ging in den Vertrieb. Kann ich dir zeigen, wenn du mir nicht glaubst. Mein Papa hat auch immer meinen Teddy vergewaltigt. Das war vielleicht schwierig für mich. Das kannst du mir glauben. Ja, das hat mich 10 Jahre Therapie gekostet. Und dann hat er das alles auf Video festgehalten. Freunde von dem, unser Nachbar, war auch immer dabei. Es war nicht leicht für mich, verstehst du? Das ganze Dorf hat mich auf Video gesehen. Was meinst du, was ich für ein gespaltenes Verhältnis zu meinem Papa hatte die ganzen Jahre? Das ist gar nicht so einfach für mich, überhaupt Umgang mit älteren Männern zu haben. Bitte, bitte, bitte sei jetzt ganz, ganz still. Ja. Bitte. Die Wahrheit will immer keiner hören. Wenn was daneben ging, weil ich kotzen musste, musste ich alles auflecken und runterschlucken. Sonst hat er einfach meinen Kopf genommen und gegen die Wand geschlagen. Ja, bumm, bumm, bumm. Ja, einfach so. Das war dem egal. Und meine Mutter stand daneben. Ja, ich hatte nichts zu lachen. Was meinst du, wie schwer das für mich war, mich überhaupt in der Welt zurechtzufinden? Als ich das erste Mal eine Piepshow von innen gesehen habe und dann plötzlich mich selbst auf dem Videoschirm, wie ich da meinen Teddy in der Hand halte, den mein Vater gerade in den Arsch fickt. Was meinst du wohl, was ich da in dem Moment gefühlt habe? Ja, das kannst du dir nämlich gar nicht vorstellen. Ja. Jetzt verlassen sie mich wieder alle. Ja, bin ich schon gewohnt. War mein ganzes Leben einsam. Immer. Immer einsam. Ja, immer allein. Kenne ich schon. Kenne ich. Dass sich niemand mit mir auseinandersetzen will, kenne ich. Ja. Geht ruhig weg. Kenne ich schon. Dass mir keiner zuhört. Ah, ficken, ja. Zuhören, nein. Ist doch immer so. Wollen immer alle mit mir ficken. Weil sie mich so niedlich finden. Weil ich mich so gut einfügen kann. Steht auch in meinem psychologischen Gutachten, versucht Konflikten durch Anpassung auszuweichen. Finden ja dann auch alle toll. Aber dass sich mal jemand mit mir auseinandersetzt, mit meinem Leid, meinen Gefühlen, meiner Angst, nee, muss ich alles allein machen, alles allein bewältigen. Ja, naja, macht ja nichts. Hab mich dran gewöhnt. Kenn ich schon, kenn ich sehr, sehr gut. Ihr macht mich nicht fertig. Ich bin schon fertig. Oh, ich bin müde, lass uns schlafen. Ja, schlafen, alles aufnehmen, Geld verdienen. Das ganze Leben ein Projekt. Totale Überwachung. Angenehm. Sag mal, das mit dem Kind. Mal ehrlich, stimmt denn das? Am Ende der Fassbarkeiten bestehen jegliche Identitäten, Zuordnungen, Kategorien nur noch virtuell. Das Ende der... Das Ende der... Fügen Sie ein beliebiges Wort exzessiv ein. Exzessiv gelebte... Subjektivität. Nicht neu. Aber neu. Nicht wahrhaftig. Aber authentisch. Und? Ich weiß es nicht. Nein? Nein. Wirklich nicht? Ich weiß es nicht. Nein? Ich liebe dich. Ich weiß. Über alles. Alles? Für dich würde ich jedem ganz brutal echt den Hals aufschlitzen. Alles vernichten, alles neu erfinden, alles wiederentdecken, alles wiederholen, alles kopieren, alles abhören, alles aufzeichnen, alles mitschneiden, alles, alles, alles! Und? Und was? Das Kind. Was für ein Kind? Gott ist ein DJ. Der Soundtrack zu unserem Leben. Hörstück von Falk Richter. Es sprachen Bettina Engelhardt und Max Hopp. Musik Milan Meyer. Technische Realisation Christian Künke und Sabine Kaufmann. Regieassistenz Sabine Stein. Regie Leonhard Koppelmann. Sie hörten eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks. Mit dem Westdeutschen Rundfunk aus dem Jahr 2000.